Guten Morgen, ihr Lieben. Da ist irgendwie gemütlicher da unten. Ich fühle mich so erhaben hier. Keineswegs. Es ist ja alles nur Gnade, was wir haben dürfen und auch was ich heute Morgen als Thema, als kleine Ermutigung weitergeben möchte, ist ja nicht die volle Erkenntnis von all dem, was in der Bibel steht, sondern wir sind alle ja auf dem Weg. Auch wenn ich ein bisschen erhaben bin, wie gesagt, gebe ich nur ein Stück weit der Erkenntnis weiter, die mir der Herr gegeben hat. Aber ich bete, dass das in unseren Herzen aufgeht und dass Gott dir genau da begegnet, wo das seinen Raum finden soll. So lebt ja Gottes Wort davon, dass es ja lebendig ist, oder? Ich habe vorhin gefragt, ob es eigentlich Kaffee dann bei der Predigt gibt. Das würde also ich von meiner Position aus sehr begrüßen. Dass, also wenn ich das jetzt hier bestimmen könnte, würde ich euch jetzt einen Kaffee gönnen. Aber die nächsten 2 Stunden müsst ihr jetzt noch aushalten. Und nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, hier zu sein. Danke nochmal für die Einladung. Ich schätze unsere Verbindung auch, die wir als Gemeinden haben dürfen und gemeinsam Gottes Wort hier in Schneeberding hochhalten dürfen. Und was für eine Möglichkeit und Chance das auch vor Weihnachten ist, Gott in dieser Stadt groß zu machen. Ich freue mich, meinen Kollegen zu sehen, auch wenn er immer sagt, im Ruhestand, das stimmt ja gar nicht. Bist ja gar nicht so im Ruhestand. Ich schätze dich sehr, lieber Heinrich. Ich schätze euch und schätze die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, sehr zusammen. Ich bete nochmal ganz kurz und dann komme ich in die Wortverkündigung hinein. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Herr, wir brauchen dich nicht erst herbeizuwünschen, herbeizubitten, herbeizudenken, denn du hast gesagt, wo 2 oder 3 versammelt sind in deinem Namen, Jesus, da bist du mitten unter ihnen. Und so danke ich dir für die Gegenwart des Heiligen Geistes, Jesus, für deine Gegenwart an diesem Morgen und dass du dein Wort in uns aufgehen lässt, damit es das in uns vollbringt, was du hervorbringen möchtest, nämlich Frucht, dass andere auf dich aufmerksam werden und gleichzeitig aber auch unser Leben verändert wird. Wir preisen dich dafür. Amen. Ich komme mit einem Text aus Matthäus 13, Vers 33. Und da heißt es, ein anderes Gleichnis nannte Jesus ihnen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mischte, bis alles durchsäuert war. Und ich habe diese Predigt genannt oder aufgegriffen mit dem Thema oder mit der Frage Brot zu Weihnachten mit oder ohne Sauerteig. Und ich habe mich doch tatsächlich gefragt, kann dieser Text etwas mit der Adventszeit, nebenbei gesagt, frohen 3. Advent wünsche ich, kann dieser Text was damit zu tun haben mit der Botschaft von Weihnachten? Und ich bin dahinter gekommen und muss das bejahen, dass dieser Text sehr viel mit der Botschaft von Weihnachten zu tun hat. Ich möchte uns das so ein bisschen entschlüsseln. Jesus spricht hier in diesem einen Satz oder in diesem einen Gleichnis davon und er sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl gemischt hat, bis alles durchsäuert war. Und der Hintergrund ist dazu, Jesus fing hier an zu reden, auch in den Versen davor. Er brachte einer großen Menschenmenge Gleichnisse und lehrte sie über das Reich Gottes. Und jetzt war eines dieser Gleichnisse einfach von einem Stück Sauerteig, was man unter Mehl gemischt hat. Und ich fand diese Stelle sehr interessant, die mir hier aufs Herz gelegt worden ist. Denn eigentlich ist Sauerteig etwas, was den Juden und Schriftgelehrten damals, also besonders im jüdischen Volk, die ja gläubig waren in dem Sinn, die an denselben Gott glauben wie wir, die Offenbarung über Jesus Christus ihnen ja aber so in Person selber gegenüberstand. Den Juden ist damals der Vergleich von Sauerteig eigentlich etwas Negatives gewesen. Ich könnte jetzt ganz viele Bibelstellen da herausholen, herauspicken und ich schmeiße mir mal 2 so in die Luft hinein, in den Raum hinein. in Exodus, also 2. Mose Kapitel 12, Vers 19, da wird über gesäuerte Boote gesprochen, und es geht dann weiter in Exodus, also 2. Mose Kapitel 13 geht das weiter, und es kommen eine ganze Abhandlung von Gesetzen, was man auch am Passafest, es geht um das Fest Pascha, wie man die Boote säuern soll. Oder beziehungsweise, dass man die Boote nicht säuern soll. Und so ist das eine ganze Abhandlung von dem. Und Jesus ruft den Zuhörern was in die Gedanken hinein, was eigentlich mit etwas Negativem aus dem alten Bund, und sie kannten ja alte neuen Bund ja noch nicht, sie hatten ja noch nicht die Bibel, die Offenbarung Jesus Christus, das fleischgewordene Wort stand ja so dann auch persönlich vor ihnen. Und Jesus greift das auf, um ein Exempel, um ein Beispiel zu zeigen, in dem Sinn, dass er sagt, guckt mal, Sauerteig ist ja eigentlich etwas Negatives in euren Gedanken. So, das war, was Jesus eigentlich unterschwellig mit rüberbrachte. Und jetzt greift er dieses Beispiel oder nimmt den Sauerteig als etwas, was sich jetzt als etwas in Anführungsstrichen Gutes darstellt. Eigentlich zielt Jesus hier drauf ab, nämlich die ganzen Gesetze im alten Bund, auch wie man das Passafest feiern sollte, dass man die Brote eben nicht säuern sollte, waren ja ein Hinweis darauf, dass man durch Gesetze halten, durch etwas, was ich einhalte, Gott wohlgefällig bin, oder? So, wenn man mal die ganzen Gesetze nimmt, die im alten Bund zu sehen sind, sind das ja Gebote Gottes gewesen, die dazu gedient haben, damit Menschen in einer guten Beziehung mit Gott leben können und damit die Schuld der Menschen immer wieder gesühnt werde. Okay, mal so ganz grob zusammengefasst. Und das greift Jesus jetzt auf. Und er bringt dieses Beispiel von Sauerteig und läutet damit eigentlich etwas ein, indem er auf einmal den Sauerteig als ein positives Beispiel darstellt und sagt, mit dem Himmelreich oder dem Reich Gottes, dem Reich der Himmel, ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mischte, bis alles durchsäuert war. Das heißt, Jesus läutet eine neue Zeit ein. Nämlich die Zeit in dem Verständnis, dass sich das Böse, was ausgebreitet ist in der Welt, nicht mehr verdrängt werden kann durch Gesetze einhalten, sondern jetzt verdrängt wird, indem etwas in die Welt hineingekommen ist, was das Böse buchstäblich anfängt zu zerstören. Ist übrigens biblisch, was ich hier sage, denn Jesus hat dasselbe auch einmal aufgegriffen und hat gesagt, dass er gekommen ist, das Reich des Bösen zu zerstören, zu vernichten. Und dessen bin ich so froh, dass Jesus diese Zeit eingeläutet hat und gesagt hat, guck mal, dieser Sauerteig im positiven Sinn, den mischt man jetzt in die Welt hinein und es fängt an zu arbeiten. Dazu komme ich nachher noch. Jesus läutet eine neue Zeit an und ich habe das mal so definiert. Wir müssen das Reich Gottes in uns aufnehmen und es breitet sich aus, jetzt nicht mehr durch Gesetz, sondern durch Gnade, die uns erschienen ist. Haben wir gerade gesungen. Gottes Gnade kam in diese Welt. Er gebraucht also das Beispiel Sauerteig als etwas Positives und ich möchte hier die erste Ableitung einfach mal dazu nehmen, wenn man das so definieren kann, Brot zu Weihnachten mit oder ohne Sauerteig. Ich möchte das einfach mal so definieren und sagen, Jesus selber ist der gesunde Sauerteig. Im Positiven gesprochen. Und ich sage dazu einfach nochmal oder vielleicht noch viel mehr. Denn er selber ist ja das Leben, er ist der Beginn und der Anfänger und der Vollender des Reiches Gottes, oder? Das ist doch Jesus, der in die Welt kam, der Beginn, der Anfänger und Vollender des Reiches Gottes ist. Er hat in diesem Gleichnis eigentlich selber auf sich hingewiesen, deshalb kann man das so wunderbar mit Advent verknüpfen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffeln Mehl mischte, bis alles durchsäuert war. In anderen Worten sagt er, oder weist er eigentlich damit selber auf sich hin. Und ich möchte es einmal durch eine Bibelstelle bestätigen. In Lukas Kapitel 17, da redet Jesus selber, und wir bleiben bei dem Beispiel hier, was Jesus gebraucht hat. Jesus redet in Matthäus, was wir gerade gelesen haben, von dem Himmelreich, also vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel. Und in Lukas Kapitel 17 lesen wir, wo Jesus über das Reich Gottes an sich nochmal ganz konkret spricht. Und ich lese diese Stelle einfach mal vor, um da ein Verständnis drüber zu geben, was Jesus hier uns aufzeigt. Lukas Kapitel 17, Vers 20 und 21. Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es oder dort. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was für eine geniale Botschaft, oder? Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das hat Jesus hier in Matthäus 13 hier aufgegriffen. Mit dem Sauerteig ist es wie mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes, wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und hineingemengt hat. In anderen Worten sagt Jesus, guckt mal, das Reich Gottes hat begonnen und es wurde begonnen, das in die Gesellschaft hineinzumischen. Und es breitet sich aus. Also ich unterstreiche, Jesus selber ist der gesunde und wahre Sauerteig, der in diese Welt hineinkam, um in die Welt damit zu durchsetzen. Ich unterstreiche das nochmal mit einer Bibelstelle. Johannes 6, Vers 35 sagt doch unser Herr Jesus selber, ich bin das Brot des Lebens, oder? Ein Beispiel, die wir in der Wahrheit oder die wir über die Wahrheit von Jesus Christus finden. Ich bin das Brot des Lebens. Was feiern wir denn auch an Weihnachten? Die zentrale Botschaft, ja. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Ich möchte dich zu diesem ersten Punkt, dass Jesus selber der gesunde Sauerteig ist, der in diese Welt hineingekommen ist, um die Welt zu durchsetzen, nicht nur zu beeinflussen, sondern, ich sag's mal so, zu revolutionieren. Und da ist Jesus mächtig dabei. Wir hören ja immer von so furchtbaren Dingen, die in der Welt geschehen. Und auch dem dürfen wir ein wenig Aufmerksamkeit geben. Aber wenn wir doch mal schauen, was unser Herr Jesus in dieser Welt tut, so ist das doch ein mächtiges Reich, was sich ausbreitet. Ich habe das Vorrecht, einmal im Monat, auch nächstes Jahr einmal im Monat, in einer iranischen Gemeinde dienen zu dürfen in Hannover. Und es ist eine iranisch-syrische Gemeinde und als ich das erste Mal dort gepredigt habe, wurde mir dann gesagt, Ruben, die Predigt wird übertragen in den Iran, in die Untergrundgemeinde. Sag ich, oh, das ist ja interessant. Ja, das ist illegalerweise, machen wir das, um das Reich Gottes da zu verbreiten. Dann sage ich, gut, dann macht das so gut ihr es könnt und auf so vielen illegalen Wegen wie möglich, damit das Reich Gottes reinkommt. Und dann sagen sie, ja, wenn wir das mal nicht machen, gibt's Rückmeldung per Internet von der Untergrundgemeinde aus dem Iran. Wo wart ihr? Wir haben euch vermisst. Und es ist eigentlich, ich habe mal so abgefragt, wie viele Leute das sind, die das gucken. Und dann wurde gesagt, das weiß man nicht. Es können 10, 20, 100, es können Hunderttausende sein, die das vielleicht verfolgen. Das weiß man nie. Aber eins weiß man, und das haben mir die iranischen Glaubensgeschwister in der Gemeinde dort bestätigt, die selber hier nach Deutschland gekommen sind, weil sie im Iran ihren Glauben nicht ausleben dürfen. Aber eins weiß man, dass mittlerweile es ist nur ein Beispiel aus der Welt heraus, aber dass mittlerweile im Iran, in einem Land, wo das Ausleben des Christentums mit dem Tod bestraft wird, eins weiß man, dass Gemeinden zum Teil sagen, hört auf zu missionieren, wir kommen mit der Nacharbeit nicht mehr hinterher. Oder dass zum Teil auch gesagt wird, wenn ihr weiter so macht, das kommt von der aus Regierungskreisen, wenn ihr weiter so macht, und der iranische Präsident hat das vor einigen Wochen auch, das wurde medial, kam das mal so ein bisschen in einigen Zeitungen durch, dass gesagt worden ist, die Christenbewegung im Iran ist so weit eine Gefahr für die Politik geworden, dass sie keinen Durchblick mehr haben, wie sie da durchgreifen können. Was ich damit sagen möchte, ist, einmal mal darauf hinzuweisen, Gott baut doch sein Reich in mächtiger Art und Weise und es ist nicht aufzuhalten, weil es eben nicht mit menschlichen Mitteln gebaut wird, sondern mit dem, der da war, der da ist und der da kommt und der immer noch an der Arbeit ist, und das ist unser Herr Jesus Christus. Hier merkt ihr, hier werde ich warm, hier könnte ich anfangen zu predigen. Möchte aber dennoch bei dem Text bleiben und euch mit diesem ersten Aussage ermutigen, Christus kam in die Welt als der gesunde Sauerteig, der die Welt durchsetzt, und sei doch ermutigt, in dieser Adventszeit Menschen besonders in dieser Zeit mit dieser Botschaft zu begegnen. Kann ganz einfach sein, auf deiner Arbeitsstelle, deinem Nachbarn, einfach mutig sein. Wir kommen doch sonntags zusammen, um das hochzuhalten, und wollen doch das auch in die Woche mit hineinnehmen. So habe ich letztes Jahr meinem Kollegen eine Nachricht geschrieben zu Weihnachten. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch im Vertrieb nebenbei unterwegs, und schrieb meinem Kollegen aus Nürnberg zu Weihnachten die Nachricht: Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Mit dem Blick auf den wahren Sinn von Weihnachten, und habe die Bibelstelle einfach mit aufgeführt, Jesaja 9, Jesaja 9. siehe, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und man wird ihn nennen Gott, ewig Vater, Friede, Fürst und wunderbarer Rat, und sein Ende und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und Jesaja 9, Vers 6, jetzt habe ich's. Und so ganz nebenbei einfach mal das hineingepusht in die Gedanken, was den Wahnsinn von Weihnachten betrifft, bekam doch als Textnachricht zurück: Vielen herzlichen Dank, und eine verrückte Ansichtsweise. Und da hat sich dann an der nächsten Betriebstreffen eine Diskussion positiv aufgetan, dass dies doch der wahre Grund von Weihnachten ist. Und so freue ich mich, wenn wir doch als Christen immer so ein bisschen oder zumindest immer mehr darauf aufmerksam machen dürfen, um was es eigentlich geht, oder? Christus kam in die Welt als der wahre Sauerteig, der die Welt durchsetzen möchte. Zweitens, wenn dem jetzt so ist, dass Christus in die Welt kam und er mit seinem Reich die Welt durchsetzen möchte und erreichen möchte, dann möchte ich, das ist ganz kurzer und aber ganz wichtiger Punkt einfach, da möchte ich einfach mit darauf hinweisen, oder so weist uns dann das selbst, der Text in sich selber, darauf hin, dass wir darauf achten sollen, dass wir das wahre Brot, den Blick, das hattest du, Stefan, vor kurz gesagt, nicht ablenken lassen, dabei bleiben, bei der Wahrheit bleiben, bei der Bibel bleiben, dass wir unseren Blick auf das echte Brot gerichtet haben. Ein weiteres Beispiel von Sauerteig, und das möchte ich hiermit unterstreichen, wird im Neuen Testament von Paulus einmal aufgegriffen, wieder im negativen Sinn. Galater 5, Vers 9 schreibt Paulus, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Leib oder den ganzen Teig kaputt machen kann. Und er kommt aus dem Hintergrund heraus, indem er eigentlich schreibt, die Galater, die Gemeinde hat sich so ein bisschen gestritten über das Thema, um was geht es eigentlich? Geht es um Gnade oder geht es um Gesetz halten? Dann kam das Thema, man muss sich beschneiden lassen, man muss Gesetze halten. Und da bringt Paulus hinein und sagt, hey, bleib doch bei dem einen. Und er zitiert letzten Endes, dass wir von Gott angenommen sind, indem wir nur den Glauben an Christus haben. Und dann warnt er davor und sagt, nichts anderes, kein Gesetz, nichts anderes kann uns dieses Angenommensein von Gott bringen, außer das Vertrauen in Jesus Christus. Und im gleichen Atemzug bringt Paulus damit auf den Weg und sagt, denn ein wenig Sauerteig kann den ganzen Leib oder einfach die ganze Masse verderben. Den ganzen Teig verderben. Also was ich damit sagen möchte und was uns der Text hiermit eigentlich sagt, ist, wenn Christus der wahre Sauerteig ist, das wahre Brot des Lebens ist, dann will und ist das letzten Endes umkämpft in der Welt und von der Welt umkämpft. Denn nichts anderes wird uns die wahre Botschaft ersetzen können, oder? Deshalb halten wir Weihnachten hoch. Deshalb heißt es ja auch von der Geburt von Jesus, dass Gott selber gesagt hat, es ist Friede auf Erden geworden zwischen Gott und den Menschen. Deshalb heißt es, es ist Frieden auf Erden geworden, indem Gott auf die Welt gekommen ist. Nichts anderes. Ganz einfach und so simpel. Aber genau diese Botschaft, die ist umkämpft, oder? Ich meine, das sehen wir. Es wird gegen viele, viele Sachen gehetzt, aber gegen eins wird am größten gehetzt, weltweit bis heute, und das ist das Christentum. Warum? Weil der da unten eins weiß, und das finde ich sehr interessant, dass sein Kampf eigentlich schon verloren ist. Ich sage immer, die Geschichte ist von hinten aufgezählt. Gott hat ja alle Tage unseres Lebens schon in sein Buch reingeschrieben. Steht alles schon so, Gott hat alles schon gesehen. Und der Teufel weiß ganz genau, dass seine Zeit irgendwann abgelaufen ist, weil es festgesetzt ist. Und deshalb versucht er doch mit allen Mitteln, das Christentum aufzuhalten. Und mit, die einzige Möglichkeit, die er hat, ist, mit falschen Dingen von innen heraus das Ganze zu zersetzen. Die Botschaft ist klar, Friede auf Erden kam nur durch Jesus Christus. Und das ist und bleibt die Botschaft, die wir im Advent und hier in Weihnachten hochhalten dürfen. Und das ist manchmal gar nicht so schwer. Das ist gar nicht so schwer. Wir müssen das nur leben. Und manchmal kommt man sich ja vor, oh, ja, bloß den Kopf eindecken, bloß nicht zu viel. Weise und dezent die Botschaft von Jesus weitergeben. Weise, vielleicht angebracht. Und immer mal hier und darauf hören, Herr, wo kann ich das weitergeben? Wo ist der richtige Zeitpunkt, etwas weiterzugeben? So sprich doch vor ein paar Wochen, habe mich darüber sehr gefreut, vor ungefähr 2 Wochen, kommt unser Sohn nach Hause, unser Großer ist mittlerweile 12. Helga kennt ihn ja auch noch als kleines Baby, unseren großen Samuel jetzt mittlerweile. So kommt er nach Hause und erzählt uns Folgendes, seine Lehrerin, die gemäß Papier dem muslimischen Glauben angehört, kam zu ihm und hat gesagt, Samuel, weißt du, eine Freundin, und die möchte gern Christ werden, und ich weiß nicht, wie das geht, aber ich weiß, du kennst dich aus, könnt ihr dabei helfen? Und jetzt haben wir am kommenden Dienstag, dürft gerne im Gebet mit daran denken, mit der Lehrerin von Samuel in unserem Wohnzimmer morgens bei Kaffee und Frühstück ein Gespräch darüber, was das Christentum bedeutet und wie man Christ wird. Und ich finde das so genial. Der ist nicht der große Redner, so wie Papa, ist mehr so der Schüchterne. Aber in seiner Klasse wissen, dass er Christ ist. Macht er auch kein großes Geheimnis draus. Und das ist für ihn so ganz natürlich. Was ich damit sagen möchte ist, wenn wir natürlich unseren Glauben leben und das nach außen zeigen, wird das die Welt durchsetzen. Es wird Auswirkungen haben. Und natürlich wünschen wir uns, dass sich Menschen gleich zu Jesus finden und so. Aber guck mal, es fängt doch an, wenn etwas durchsetzt wird, ist das ein Prozess. Und sei du mit ein Teil dieses Prozesses, diese Wahrheit in die Welt mit hineinzubringen. Der letzte Punkt, und das habe ich mal so gefragt, wenn jetzt Jesus der wahre Sauerteig, das Brot des Lebens letzten Endes ist und wir das mit in die Welt hineinnehmen dürfen und auf die Wahrheit, auf die Echtheit achten, indem wir unseren Blick auf Christus gerichtet haben, was heißt das nun praktisch? Wie kann das praktisch aussehen? Und da möchte ich einfach bei dem Gleichnis oder bei der Eigenschaft von Sauerteig bleiben. Ich habe das mal so definiert, das Reich Gottes, der Sauerteig des Reiches Gottes, ist dynamisch. Wenn du ein bisschen Sauerteig nimmst, das ist ja eine lebende Kultur. Das ist ja das Interessante daran, oder? Das ist eine lebende Kultur. Es ist also nicht, ich sag mal, kaputt zu kriegen, sondern es beeinflusst das Umfeld. Man kann es immer weiter gebrauchen. Ich habe letztens meine Schwiegermutter hat meiner Frau so ein bisschen Sauerteig-Kultur mitgegeben, weil sie damit ein Brot gemacht hat. Und ich dachte, es sei so ein süßes Plätzchenteig und habe es probiert. Und ich merkte, es schmeckt ja ekelhaft, so alleine an sich. Es ist ja dafür gedacht, etwas zu durchsetzen und etwas anzustecken. Und somit ist Reich Gottes dynamisch. Und ich habe das mal so definiert, Reich Gottes möchte sich ausbreiten und das tut es auch. Und ich definiere das so, das Reich Gottes ist lebendig. Und wenn man Reich Gottes jetzt mal definieren kann, würde ich es so zusammenfassen. Ich habe es mal so zusammengefasst und gesagt, das Reich Gottes ist eine Deklaration und eine Darstellung der Kraft und Gegenwart Gottes in unserer Welt in Aktion. Seid ihr dabei? Nochmal, Reich Gottes ist eine Deklaration und eine Darstellung der Kraft und Gegenwart Gottes in unserer Welt in Aktion. Wir drücken das eigentlich tagtäglich. Wer hat schon mal das Vaterunser gebetet? Hand hoch, ehrlich. Okay, jetzt gehen alle Hände hoch, weil keiner schlecht dastehen möchte. Wer hat es noch nicht gebetet? Wir haben nachher noch Seelsorgegespräche frei. Ich möchte das einfach mal so mit hineinbringen. Wenn wir das Vaterunser beten, drücken wir das eigentlich aus. Dass wir wollen, dass Gottes Reich sich in Kraft und in Aktion in unserer Gesellschaft ausbreitet. Warum? Wir beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und damit machen wir uns eins mit dem Willen Gottes, dass sein Wille, der im Himmel existiert, in dieser Erde, auf dieser Erde, sich immer mehr ausbreitet. Und das finde ich genial. Dass wir das erstens nicht alleine tun brauchen, das wäre ja katastrophal ohne die Hilfe Gottes. Und zweitens, dass wir uns damit einklinken dürfen, dass Gottes Reich sich auf dieser Welt ausbreitet, weil es ja dynamisch ist und sich anderen Menschen zeigen möchte. Es geht also nicht darum für uns als Christen, dass wir Gott immer näher kommen. Es geht vielmehr darum, dass Gott durch uns Menschen nahe kommt. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Ich habe vor einiger Zeit, als ich mal gefastet habe, das mache ich viel zu selten, muss ich sagen, und ich freue mich auf Anfang Februar, wo ich das für mich auch persönlich wieder als eine persönliche Aktion nehme, in eine Fastenzeit hineinzukommen. Vor ein paar Jahren das erste Mal so lange Fasten durchgezogen, war 4 Tage. Und sonst hält sich immer so bei 1-2 Tagen, habe ich das vorher gemacht, das erste Mal 4 Tage. Und am 3. Tag war ich unheimlich stolz auf mich. Das fühlte sich gut an, ja, 3 Tage, und ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Genießer kulinarischer Spezialitäten. Ich bleibe nachher noch ein paar Minuten. Ich bin auch gleich fertig. Ich bleibe nachher noch ein paar Minuten da, will das ja auch noch ein kleines bisschen mit genießen. Aber wisst ihr, am 3. Tag, ich war so stolz auf mich, dass ich gefastet habe und ging ins Gebet und fühlte mich gut und habe gesagt, danke Herr, dass ich dir jetzt immer näher kommen darf. Und ich betete so mein Ritual letzten Endes, und auf einmal war eine Stimme in mir, und der Heilige Geist spricht ja zu uns in unserem Herzen. Das ist ja das Privileg eines jeden Christen, dass der Heilige Geist ja zu uns spricht, in unsere Gedanken, in unser Herzen hinein. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, Ruben, was machst du da eigentlich? So ein innerer Dialog. Und dann sage ich, ja, ganz einfach, ich tue das, was du eigentlich möchtest, ich faste. Und dann prompt war die Antwort, ja, aber warum? Habt ihr mal mit Gott einen Dialog geführt? Ganz interessant. Da zieht man immer den Kürzeren. Das ist total unfair. Mit der Weisheit in Person zu diskutieren, funktioniert nicht, wenn man meint, dass man es besser weiß. Und dann sagte er zu mir, was machst du? Ich sag, ja, ich faste, weil du das möchtest, um dir näher zu kommen. Weil er gefragt hat, warum. Und dann auf einmal war die Antwort, nein, falsch, du kommst mir dadurch nicht näher. Aber dann war ich platt. Dann habe ich gesagt, Jesus, aber Moment, du verstehst dir irgendwas falsch. Ich komme dir doch näher dadurch. Und dann sagt er, nein. Und dann hat er mich auf eine Bibelstelle aufmerksam gemacht, die steht in Kolosser 1, Vers 27. Und Stefan, interessanterweise, du hast es vorher ansatzweise zitiert, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Kolosser 1, Vers 27 spricht Paulus darüber, über ein großes Geheimnis, was den Menschen jetzt geoffenbart worden ist. Und bringt es auf den Punkt und sagt, das größte Geheimnis der Menschheit offenbart ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, und dann dachte ich, hey, das stimmt, Jesus, du hast ja recht. Ich komme dir durch das Fasten nicht näher, denn du bist ja schon in mir. Aber durch das Fasten realisiere ich, wie nahe du mir eigentlich bist. Seid ihr wach und dabei? Nochmal, durch das, was wir für Gott tun, kommen wir Gott nicht näher. Denn das Geheimnis ist, Christus wurde Mensch und er kam zu uns, und indem wir ihn angenommen haben, lebt er jetzt in uns, ohne Wenn und Aber. Das ist ein Punkt. Und weil, wenn wir etwas für Gott tun, fasten, beten, singen, uns zum Gottesdienst treffen, kommen wir Gott nicht näher. Wir realisieren, wie nah Gott uns eigentlich ist, und das bringt unsere Gedanken in eine größere Dimension hinein, dass Christus eigentlich in uns ist und er so eng mit uns verbunden ist, dass wir auf einmal das Geheimnis verstehen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was wir für Gott tun, und wir sind nicht darum, dass wir berufen, dass wir Gott immer näher kommen, denn er ist in uns, sondern wir sind dafür gesetzt, in diese Welt hinein zu realisieren, wie nah er uns ist. Deshalb beten wir, deshalb fasten wir, deshalb tun wir das, was wir tun, weil er uns nahe gekommen ist. Und deshalb sind wir hoffentlich ermutigt, uns einzuklinken in diesen Prozess, den Sauerteig, positiven Sauerteig Gottes, sein Brot in die Welt hineinzugeben, damit die Welt durchsetzt wird von dem alle Hilfe kommt. Und das ist Christus, der Mensch geworden ist. Dazu möchte ich dich ermutigen. Ich hoffe, das konnte ich ein Stück weit. Ich möchte mit uns beten. Und dann freue ich mich auf Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht damit die Welt eine Unterhaltung hat oder ein schönes Fest einmal im Jahr feiern darf. Herr Jesus, du bist in die Welt gekommen als Hoffnung, Licht und als Retter dieser Welt. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du uns mit hineingeholt hast, dass wir dich finden durften durch deine Gnade. Eigentlich hast du ja uns gefunden und wir haben ja dazu gesagt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen, dass wir uns von dir gebrauchen lassen, Herr. Dass wir unsere Herzensohren weit offen haben, wo du vielleicht in der kommenden Woche und darüber hinaus durch uns vielleicht kleine Hinweise auf dich als Friedefürst geben dürfen, der in diese Welt gekommen ist, um diese Welt mit deinem wahren Brot, mit dem wahren Brot, mit dem wahren Sauerteig zu durchsetzen. In Jesu Namen. Du hilfst uns dabei, Jesus. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Gott segne euch, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.